Und heute am grünen Donnerstag, was gäbe es für eine bessere Gelegenheit, als uns heute wirklich auszurichten auf das Zentrum der Herrlichkeit Gottes, von dem ich ja in meinem neuen Buch schreibe. Das Zentrum der Herrlichkeit Gottes ist nicht nur der verherrlichte Christus, ist nicht nur der auferstandene Christus, sondern ist auch der gekreuzigte der Christus, der gelitten hat. Und heute am grünen Donnerstag, das ist ja wirklich der Tag, an dem alles begonnen hat. Am grünen Donnerstag haben so viele entscheidende Ereignisse im Erlösungswerk stattgefunden. Am grünen Donnerstag war das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern. Heute werden wir Abendmahl feiern. Am grünen Donnerstag war Gethsemane, die letzte Versuchung von Jesus letztendlich. In Gethsemane, am grünen Donnerstag, wurde er verraten von Judas. Am grünen Donnerstag wurde er gefangen genommen. Und am grünen Donnerstag wurde er von Petrus verleugnet. All diese Dinge haben am grünen Donnerstag stattgefunden. Und wir wollen ihm wirklich heute Abend ganz nah sein. Amen. In all dem, was er für uns durchgemacht hat. Und die Idee eigentlich zu diesem Gottesdienst, wisst ihr, wo die geboren worden ist? Das ist schon vor einigen Jahren, als wir am grünen Donnerstag in Jerusalem waren. Und am grünen Donnerstag in Jerusalem haben wir dort Gottesdienst mitgemacht in einer Kirche, die ganz schräg, also gleich schräg gegenüber über die Straße von dem Ort ist, wo Jesus vor Pilatus stand. Ja. Und da wurde mir so bewusst einfach, da war diese Nähe räumlich, ja, diese Nähe zum Erlösungswerk von Jesus richtig räumlich zu spüren. Ja, der Obersaal ist auch nicht weit und so weiter, ja, wo das letzte Abendmahl war. Einfach diese Nähe. Und ich glaube, Gott möchte uns heute Abend wirklich in diese Nähe hineinziehen, wirklich in das Zentrum der Herrlichkeit Gottes. Wie wenn wir, ja, nicht wie wenn, sondern wir sind ja mit dabei. Sein Erlösungswerk war ja stellvertretend. Wir sind ja mit reingenommen, ja. Und heute Abend möchte er uns wirklich mit hineinnehmen in sein Erlösungswerk und in die Station seines Leidens, durch die wir aber dann auch schon wieder die Kraft seiner Auferstehung und seine Herrlichkeit sehen können. Amen. Seid ihr bereit? Ihr glaubt, wir haben wirklich allen Grund, Gott zu loben und zu preisen. Deswegen kommt nach vorne. Das Lobpreisteam leitet uns und wir gehen in eine Zeit des Lobpreises und wir lassen uns leiten einfach heute Abend, wie er uns führt. Auf jeden Fall werden wir Abendmahl feiern. Ich werde einige Dinge sagen auch und wir werden uns wirklich einfach ausrichten auf das Zentrum seiner Herrlichkeit. Amen. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen dich sehen heute Abend, Herr. Nicht nur mit unseren Augen, sondern mit unserem ganzen inneren Menschen, Herr. Wir wollen dich aufnehmen, Jesus. Als den, der unsere Erlösung vollbracht hat. Wir wollen dich sehen in deiner Herrlichkeit. Wir wollen dich sehen in deiner Liebe. Wir wollen dich sehen in deinen Leiden für uns, Herr. Wir wollen dich rühmen, wir wollen dich groß machen, wir wollen dich verherrlichen, Herr. Oh, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das Lamm Gottes, geschlachtet vor Grundlegung der Welt, offenbart vor 2000 Jahren in dieser Welt, aufgenommen von uns in unseren Herzen. Und jetzt lebst du und regierst du in uns. Und in alle Ewigkeit werden wir mit dir regieren. Jesus, wir lieben. Paulus hat gesagt in Philipper 3, Vers 7 bis 10, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, damit ich hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Halleluja. Jesus, wir sind ergriffen von dir. Oh, danke für deinen Geist, der heute Abend hier weht, Herr. Und er wirklich jedes Herz hier in diesem Raum und auch jeden über Livestream wirklich ergreift von diesem herrlichen Geheimnis, dem herrlichen Geheimnis deines Leidens und dem herrlichen Geheimnis deiner Auferstehung und dem herrlichen Geheimnis deiner Verherrlichung. Herr, lass jeden Einzelnen erfasst werden. Heiliger Geist, blase in unserer Mitte. Wehe in unserer Mitte. Wehe in unseren Herzen. Wehe auch über Livestream, Herr. An jedem Einzelnen, der zuschaut heute Abend, Herr. Lass uns wirklich bei dir stehen, Herr. Lass uns bei dir stehen. Wie du für uns gelitten hast. Lass uns bei dir stehen am Kreuz. Und lass uns in deinem Leiden für uns deine Herrlichkeit sehen. Und damit unsere Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja, Jesus. Und wir wollen uns wirklich heute Abend, ich hatte es so auf dem Herzen, wir wollen unseren inneren Blick ausrichten und wollen wirklich da sein, wo Jesus war am grünen Donnerstag vor fast genau 2000 Jahren. Wir wollen mit ihm da durchgehen und gleichzeitig seine Herrlichkeit da drin sehen. Deswegen einfach, ich lade dich ein, dir einfach bequem zu machen, sodass du einfach wirklich geistlich gesprochen dich fallen lassen kannst, wirklich, und dich unabgelenkt ausrichten kannst auf das Zentrum seiner Herrlichkeit. Dich unabgelenkt ausrichten kannst darauf, ihn zu sehen, mit ihm zu gehen, im Geist wirklich, diese Reise am grünen Donnerstag mit ihm zu gehen. Halleluja. Mach es einfach bequem, wo auch immer du möchtest. Du kannst dich auf den Boden legen, du kannst auf einen Stuhl sitzen, du kannst stehen, wie auch immer du möchtest. Einfach fühl dich völlig frei. Auch du über Livestream, fühl dich völlig frei. Halleluja. Lass uns ausrichten. Lass uns ausrichten. Weil die Kraft seiner Auferstehung, wie Paulus gesagt hat, wir wollen die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Und diese Kraft seiner Auferstehung, die nicht einfach irgendeine Kraft ist, sondern es ist die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Es ist die Kraft, die heute noch die Toten auferweckt. Es ist die Kraft, die die Kranken gesund macht. Es ist die Kraft, die die Gebundenen befreit. Und diese Kraft setzt sich frei auf der Grundlage der Gemeinschaft mit seinen Leiden. Mit ihm gelitten, mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden und mit ihm verherrlicht. Halleluja. Halleluja. Ihr könnt die God's Lab im Hintergrund reinmachen. Halleluja. Und ich möchte mit euch beginnen heute Abend in Lukas 22, Vers 39. Das ist Gründonnerstag. Nach dem Abendmahl, wir feiern nachher das Abendmahl, aber ich möchte hier mit euch beginnen heute Abend, und zwar heißt es hier: Und er ging hinaus und er begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber in den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Mediziner sagen, dass wenn Menschen in extremer Angst sind, dann kann das tatsächlich so sein, dass sie wirklich Blut schwitzen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Halleluja. Ihr Lieben, ohne Gethsemane, das ist ja Gethsemane, ohne Gethsemane keine Erlösung. Jesus musste eine Entscheidung treffen. Jesus musste die Entscheidung treffen, freiwillig. Er war nicht gezwungen. Er hätte jederzeit dem entkommen können, ohne jegliche Probleme. Er wusste ja, wo Judas auf ihn warten würde. Er hätte kein Problem gehabt, dem zu entkommen. Er musste sich bewusst entscheiden, diesen Weg zu gehen. Und diese Entscheidung, diesen Weg des Vaters für sein Leben, diesen Weg in der Liebe bis zum Ende, diesen Weg in der Hingabe bis zum Ende zu gehen, diese Entscheidung war die Voraussetzung für die Freisetzung der Kraft der Auferstehung. Halleluja. Und ihr Lieben, das ist auch die Voraussetzung in unserem Leben für die Freisetzung der Kraft der Auferstehung. Amen. Dass auch wir zu Gott sagen, ich meine, wir müssen nicht mehr an dieses Kreuz von Jesus, aber wir gehen vielleicht mal durch Situationen, durch Dinge, die wir nicht sofort ändern können, wo auch nicht ein schneller Befehl irgendwie alles verändert. Und wo wir uns entscheiden müssen, den Weg von Jesus gehen oder den scheinbar leichteren Weg vielleicht der Welt oder den Weg des Ärgers oder der Wut oder der Bitterkeit oder was auch immer oder den Weg der Unsauberkeit, ja, den Weg der Unreinheit, wo wir uns entscheiden müssen und sagen müssen, Weg Gottes oder Weg unseres Fleisches. Und Jesus hat ganz klar zu Gott gesagt, er hat gesagt, mein Weg wäre es nicht. Vom Fleisch her, vom Natürlichen. Er hat es ganz klar und ehrlich gesagt. Er hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das heißt, sein Weg war es eigentlich nicht vom Natürlichen her. Aber es war der Weg des Vaters. Und indem er sich entschieden hat für den Weg des Vaters, entgegen allen Versuchen, was glaubst du, was da auf ihn eingebrandet ist? Wir sehen gleich einen Clip von The Passion, ja, wo man das sieht, wie der Teufel ihn versucht in Gethsemane, ihn versucht einfach von diesem Weg weg zu manipulieren. Und du erlebst in deinem Leben manchmal vielleicht Dinge, wo du wirklich fast wie gezwungen bist, durch deine Gedanken, durch deine Gefühle, wie gezwungen bist, einen Weg zu gehen, von dem du eigentlich weißt, dass es nicht der Weg Gottes ist. Und du brauchst wirklich die übernatürliche Kraft Gottes, um durchzugehen. Und die Kraft kommt in dem Moment, wo du dich entscheidest. So war es bei Jesus. Der Engel kam und stärkte ihn, als er gebetet hat, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Da hat letztendlich Jesus den Kopf der Schlange zertreten. Es war seine letzte Versuchung. Es war nicht seine erste, es war seine letzte. Die erste war in der Wüste, wo der Teufel ihn dreimal versucht hat. Und dann heißt es ja, er verließ ihn für eine Zeit lang. Also eine Zeit lang war der Teufel K.O. geschlagen durch die Reaktion von Jesus, aber er kam wieder. Und ganz massiv kam er nochmal wieder in Gethsemane mit allem, was er hatte. Er hat das nochmal aufgeboten. Aber Jesus hat den Kopf der Schlange zertreten, so wie es verheißen war. Und dadurch hat er für uns die Erlösung erkauft. Amen. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr könnt es abspielen, den Passion-Clip. Du kannst hier die Musik kurz ausmachen. Ihr könnt den Clip abspielen. Am besten macht ihr hier ein bisschen das Licht aus, hier unten so lang. Halleluja. Danke, Jesus. Das Licht müsste noch mehr aushören. Ja, so. Sveni Adonai. Geht noch mehr aus? Meni. Licht. Schlagurka. Oha, Miteka. Halleluja. Amen. Halleluja. Er hat den Kopf der Schlange zertreten. Halleluja. Preis den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Das musst du auch manchmal machen. Denk immer dran, weißt du, wenn es richtig hart auf hart kommt, dann hau drauf. Zertritt den Kopf der Schlange. Jesus hat den Kopf der Schlange zertreten. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt lese ich weiter, Vers 47 heißt es, während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge. Und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als aber die, welche um ihn waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie, Herr, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach, lass es soweit. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und Ältesten, die gegen ihn gekommen waren, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Heißt mit anderen Worten, Jesus erlebte zuerst, dass einer seiner besten Freunde ihn verriet, Judas ihn verriet. Und ich glaube, das musste auch passieren, damit einfach auf dem Erlösungswerk von Jesus jeder menschliche Verrat getragen ist. Weil wie viele von euch wissen, dass es Verrat in dieser Welt genug gibt? Und vielleicht bist du schon mal verraten worden in deinem Leben. Nicht an die hohen Priester, aber vielleicht dann in irgendeiner Form wirklich hinter deinem Rücken verraten worden, ausgenutzt, einfach etwas, was jemand über dich wusste oder wie auch immer, dich ans Messer geliefert. Dann kannst du wissen, Jesus hat dasselbe genauso erlebt. Und indem er durchgegangen ist, hat er letztendlich dafür gesorgt, dass am Ende jeder Verrat, den wir, wenn wir ihm glauben, erleben werden, am Ende für uns dazu ausschlagen wird, dass der Wille Gottes in unserem Leben zustande kommt. Amen. Weil ohne Judas kein Erlösungswerk. Amen. Judas war letztendlich dazu verdammt, den Willen Gottes zu tun. Amen. Ja, es war nicht gut für ihn, aber für Jesus hat es dazu gedient, dass er das Erlösungswerk bewirkte. Und deswegen ist es genauso, wenn du mit Verrat in deinem Leben richtig umgehst, eben nicht Anstoß nimmst. Du kannst es sehen, Jesus hat nicht Anstoß genommen, er hat nicht sich gewehrt, als er verhaftet wurde. Er hat zwar Judas konfrontiert, er hat ihm gesagt, oh, mit dem Kuss verrätst du mich. Aber er hat sich nicht gewehrt, ja. Als die Jünger versucht haben, ihn zu verteidigen, hat er gesagt, Schluss, hat sogar noch das Ohr geheilt. Das heißt, er war definitiv nicht von Wut und Ärger ergriffen, sonst hätte er nicht das Ohr heilen können, ja. Und indem er das getan hat, indem er eben nicht Anstoß genommen hat, sondern in Liebe durchgegangen ist, hat er letztendlich für uns den Weg freigemacht, dass wir wirklich, wenn wir auf ihn schauen, gerade wenn wir durch Situationen gehen, wo du vielleicht gemobbt wirst, wo du vielleicht verraten wirst, wo du vielleicht dir übel mitgespielt wird, dass du in diesen Situationen wissen kannst, wenn ich in der Liebe bleibe, wenn ich auf Jesus schaue, der das alles genauso oder noch schlimmer durchgemacht hat wie ich, ja, dann weiß ich, am Ende kommt seine Herrlichkeit durch. Amen. Die Herrlichkeit Gottes wird umso größer hervorkommen. 2. Korinther 4,17 heißt es, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, weil wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Amen. Und das Unsichtbare ist Jesus vor uns vor Augen gemalt. Ja, Paulus sagt in Galater, Christus wurde euch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Das heißt, Gott, der Heilige Geist, möchte uns Jesus wirklich vor Augen malen als den, der für uns gelitten hat. Ja. Und da erkennen wir, hey, wenn wir manchmal vielleicht in Selbstmitleid verfallen oder wenn wir auch in Depression verfallen wollen, vielleicht in Situationen, Jesus wurde gefangen genommen. Das heißt, er sagt, es ist die Stunde der Finsternis. Das heißt, es war nicht so, dass Jesus einfach durch einen Befehl sagen konnte, Finsternis weiche und die Finsternis war weg. Nein, es war die Stunde der Finsternis. Er musste die Finsternis auf sich nehmen, damit für uns die Finsternis gewandelt wird. Und trotzdem kann es sein, dass auch du nochmal in deinem Leben irgendwann mal eine Stunde der Finsternis erlebst. Aber weil Jesus eben den Preis für uns bezahlt hat, kannst du wissen, auf die Stunde der Finsternis folgt eine mindestens so lange Stunde der Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das heißt, nicht nur genauso lang, sondern umso größer, umso stärker, umso länger, umso intensiver ist die Herrlichkeit im Verhältnis zu dem, durch was wir manchmal durchgehen. Aber du kannst realistischerweise sehen, in dieser Welt gibt es noch die Finsternis. Jesus hat die Finsternis auf sich genommen. Er ist nicht wie ein Superman aufgetreten und hat mit dem Lichtschwert einfach alle Finsternis kurz vertrieben und die Sache war erledigt und Gethsemane und die Verhaftung war beendet. Nein, er sagt, dies ist die Stunde der Finsternis. Und eines Tages, wenn wir hoffentlich alle entrückt sein werden, dann wird die endgültige Stunde der Finsternis über die ganze Erde kommen. Und das wird die Stunde sein, wo Jesus gesagt hat, in der niemand mehr wirken kann. Das heißt, in dieser Welt, bis der neue Himmel und die neue Erde geschaffen ist, wird es noch Finsternis geben. Aber du kannst wissen, er hat die Finsternis überwunden. Amen. Halleluja. Und er hat dich vor allen Dingen versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis, Kolosser 1,13, in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, du bist nicht mehr im Machtbereich der Finsternis. Es mag sich vielleicht mal in bestimmten Stunden oder Minuten in deinem Leben so anfühlen, wie wenn die Finsternis über dich hereingebrochen wäre und du das Gefühl hast, wow, jetzt bin ich gefangen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Aber ich sag dir, Jesus ist durchgegangen für dich. Und du kannst wissen, so wie er diese Finsternis in Herrlichkeit verwandelt hat, so wird sich auch deine Finsternis in Herrlichkeit verwandeln. Amen. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und dann lesen wir weiter in Lukas 22, Vers 54. Wir lesen weiter, sie ergriffen ihn aber. Wir sind immer noch am Gründonnerstag. Ja? Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Das finde ich den absoluten Hammer. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Also ich glaube nicht, dass der Herr Petrus mit einem Blick von Ärger anblickte. Ich glaube nicht, dass der Herr Petrus mit einem Blick von Zorn anblickte oder auch nicht mal mit einem Blick von Depression, sondern ich glaube, dass er ihn mit einem Blick von Liebe anblickte. Amen. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Also, immer wenn wir uns nicht klar zu Jesus stellen, weil es gerade nicht opportun ist, verleugnen wir ein Stück weit Jesus. Amen. Wenn du merkst, oh, jetzt wird's brenzlig, dann ist die Versuchung da. Ganz klar, dann ist die Versuchung da. Vielleicht, weil es ist einfach im Raum eine antichristliche Stimmung oder einfach, boah, die Christen, die Spinner, die Idioten und so weiter. Und dann wirst du nach deiner Meinung gefragt. Also dann ist die Entscheidung. Bist du wie Petrus? Hoffentlich nicht. Er war noch nicht von neuem geboren. Das müssen wir ihm nämlich zugute halten. Amen. Er hatte noch nicht den Heiligen Geist in sich. Das war der alte, natürliche Mensch. Das war das Fleisch. Das Fleisch würde immer so reagieren, wie Petrus reagiert hat. Amen. Es würde immer den leichteren Weg suchen. Aber du bist nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Amen. Jesus hat diese Situation auf sich genommen. um dir die Kraft zu geben, im entscheidenden Moment zu widerstehen und zu sagen, nein, und ich stehe zu Jesus. Ich meine, diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Also die Zeiten werden nicht unbedingt, was den Glauben an Jesus angeht, nicht unbedingt leichter um uns herum, sondern der antichristliche Geist in unserem Land ist stark. Ja. Die Ausgrenzung hat zugenommen die letzten Jahre in Bezug auf alles, was letztendlich wirklich christlich ist. Ja. Wirklich christlich. Ich meine jetzt nicht nur humanistisch christlich, irgendwie so Larifari christlich, sondern wirklich christlich. Ja, das ist nicht mehr angesehen in unserem Land. Also müssen wir uns darauf einstellen und uns wirklich, wirklich stärken dafür, wirklich zu sagen, okay, was tun wir, wenn es heiß ist? Was tun wir, wenn es heiß wird? Lieben wir unser Leben noch oder lieben wir es nicht mehr? Amen. Haben wir es Jesus abgegeben? Haben wir uns entschieden, okay, und wenn ich sogar für ihn sterben würde im Extremfall, dann weiß ich würde ewig mit ihm leben. Wie viel mehr, wenn ich ein bisschen Widerstand, ein bisschen Mobbing, ein bisschen Rufmord, das ist ja auch Mord, das ist ja interessant, dieses Wort Mord. Ja. Und unsere Gesellschaft ist zunehmend eine rufmörderische Gesellschaft geworden. Wer abweicht, wird gemordet. Ja. Und weißt du, wenn Jesus hat nicht nur Rufmord erlebt, sondern er hat Mord erlebt. Ja. Wie viel mehr können wir von ihm die Kraft erwarten, dass wir auch, wenn es um Rufmord geht, widerstehen können und klar bleiben können und uns nicht davor fürchten. Amen. Vor 2 Wochen habe ich es gepredigt. Wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Halleluja. Oh, zieh dir mal gerade diesen Geist. Halleluja. Weißt du, Jesus hat es erkauft. Indem er das über sich hat ergehen lassen, diese Verleugnung, hat er für dich die Kraft erkauft, zu widerstehen. Halleluja. Die Kraft, deinen Stand einzunehmen. Die Kraft, kühn zu sein. Die Kraft, zu stehen zur Wahrheit. Die Kraft, zu stehen zu Jesus. Halleluja. Die Kraft, zu stehen zu seinem Wort. Danke Jesus, dass du in unserem Land Christen aufstehen lässt, die wirklich in dieser Kraft und Kühnheit stehen und stehen zu deinem Wort und stehen zu deiner Wahrheit und die, wann immer sie gefragt werden, Rechenschaft geben von der Hoffnung, die in ihnen ist, Herr. Danke, Jesus, für solche Christen, Herr. Nicht versteckte Christen, nicht Hinterhof-Christen, Herr, nicht U-Boot-Christen, Herr, sondern wirklich Christen, die stehen, Christen, die gesehen werden, Christen, die sich nicht scheuen, das Rampenlicht auch des Feindes auf sich zu lenken. Amen. Sind hier solche? Halleluja. Ihr am Livestream, seid ihr auch solche? Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und wenn du erlebst, und das ist die andere Seite dieser Geschichte, wenn du erlebst, dass dich jemand verleugnet, weil das ist auch möglich, ja, wie schnell einfach ist es so, gestern warst du noch in und alle haben gesagt, wow, was für ein wunderbarer Mensch oder manchmal sogar im Leib Christi, wow, was für ein Mann Gottes, was für eine Frau Gottes. Und morgen schon sagen sie genau das Gegenteil, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ja? Oder sie tun so, als würden sie dich gar nicht kennen. Also das ist die Versuchung. Ja? Jemand ist nicht mehr so in, ist er dann immer noch dein Freund? Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen distanzieren, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in was reinkomme und so weiter. Und ich spreche nicht, dass wir uns mit irgendwas eins machen, was unsauber ist oder was finster ist, sondern ich meine, um Jesu Willen, verstehst du? Wirst du erleben, dass Leute, die dich noch gestern total hochgejubelt haben, morgen vielleicht sagen, den kenne ich nicht. Oder so tun, als würden sie dich nicht kennen. Ich habe es selber unmittelbar erlebt, tatsächlich im Geist. Ich habe es unmittelbar genauso erlebt, dass Leute, und es waren nicht irgendwelche Leute, die, mit denen ich noch vertraut geredet hatte ein paar Wochen vorher. Und nicht jetzt Leute, es waren gar nicht Leute aus der Gemeinde, sondern geistliche Leiter, vertraut mit ihnen geredet und ein paar Wochen später habe ich sie getroffen und sie haben mich nicht gekannt. Nicht gekannt. Verstehst du? Was war das? Irgendwas hat ihnen gesagt, jetzt ist es nicht mehr opportun. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was damals war, keine Ahnung. Ist auch egal, verstehst du? Du musst dir keine Gedanken machen. Amen. Jesus hat sich keine Gedanken gemacht, sondern er hat ihn mit Liebe angeschaut. Amen. Er hat Petrus mit Liebe angeschaut. Er wusste, was hat er vorher gesagt gehabt? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Preis den Herrn, dass du nicht im Fleisch bist. Amen. Sondern dass du im Geist bist. Das heißt, du bist stark, du bist willig. Amen. Dein Geist ist willig und er wird willig und stark sein in dem Moment, wo du es brauchst. Halleluja. Aber wenn du durch solche Dinge durchgehst, dann kannst du dir sicher sein, ja, wie heißt im Psalm 23, Vers 5? Er bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Halleluja. Sag mal, er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Heute bereitet er uns den Tisch des Abendmahls. Weißt du, das ist er selber. Er bereitet dir diesen Tisch seiner selbst, seiner Gnade, seiner Liebe, seines Fleisches, seines Blutes. Er bereitet dir diesen Tisch gerade im Angesicht deiner Feinde. Und du hast allen Grund, dich zu freuen, gerade im Angesicht deiner Feinde. Jesus hat gesagt, wenn sie alles mögliche Böse über euch lügnerisch reden und so weiter, oder wenn sie euch verleugnen, dann, was tut ihr? Freut euch und hüpft, sagt Lukas. Amen. Freut euch und hüpft. Halleluja. Wir müssen lernen zu hüpfen als Christen. Das ist wichtig, das brauchst du in der Zukunft. Du brauchst es zu hüpfen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn wir uns den Leidensweg von Jesus anschauen, es geht ja dann weiter, es geht dann vor den Hohen Rat, ja, und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Ja. Das ist Mobbing. Ja. Das ist Mobbing in der extremsten Form. Sie verspotteten und schlugen ihn. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen, Weissage, wer ist es, der dich schlug? Ja, das ist die Verhöhnung sozusagen der geistlichen Gaben im Endeffekt. Ja. Eigentlich ist es die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn. Preist den Herrn. Ihr Lieben, in all dem ist Jesus durchgegangen, in all dem hat er überwunden und in all dem hat er den Sieg errungen. Amen. Und wir wissen, weißt du, egal wodurch du durchgehst zwischendurch, am Ende siegt Sanftmut und Demut. Am Ende siegt Liebe. Ich habe mal eine Vision gesehen und da habe ich Jesus mit der Dornenkrone gesehen. Und dann habe ich gesehen, wie diese Dornenkrone hat richtig, die hat so blau geleuchtet, so ganz wunderbar geleuchtet. Und ich wusste, das ist das Leuchten der Verherrlichung, ja, weil Jesus ist ja verherrlicht. Ja. Und ich wusste, Jesus hat diese verherrlichte Krone, Dornenkrone bekommen, weil er durch dieses Leiden durchgegangen ist. Aber ich wusste auch in dem Moment intuitiv, ich weiß nicht, das hatte ich mir vorher nicht überlegt oder irgendwas, sondern in dem Moment wurde mir klar, er hat diese verherrlichte Krone nicht nur deswegen bekommen, weil er gelitten hat, sondern er hat sie bekommen, weil er in Liebe gelitten hat. Also das ist das Entscheidende. Wir sollten nicht den Fehler machen zu denken, dass irgendwie unser Leiden irgendwas erkauft bei Gott. Verstehst du? Oder dass irgendwie unser Leiden an sich, verstehst du, irgend jetzt ein besondere Auszeichnung oder irgendwas. Ich weiß, wir sollen nicht das Leiden groß machen, sondern das Entscheidende ist nicht das Leiden an sich, sondern das Entscheidende ist, wie du durchgehst durch manche Dinge. Das ist das Entscheidende. Und wenn du in Liebe durchgehst, und das kannst du bei Jesus sehen, den ganzen Weg bis zum Kreuz, und ich werde jetzt heute nicht weitergehen, weil wir haben ja noch Karfreitag und wir haben ja noch Ostersonntag und da sehen wir uns ja auch alle wieder und werden einfach auch die Herrlichkeit und Auferstehung Jesu feiern. Aber an der Stelle kann ich schon so viel sagen, wenn wir durch Leiden durchgehen in Liebe, und zwar in Liebe zu Gott, weil das ist die erste Herausforderung. Jesus hätte ja auch den Vater anklagen können. Amen. Du kannst immer in zwei Richtungen Anstoß nehmen. Du kannst Anstoß nehmen an Menschen und da deine Liebe erkalten lassen, oder du kannst auch Anstoß nehmen an Gott. Nach dem Motto, Gott, was mutest du mir das zu? Und so treu habe ich dir gedient und jetzt das. Das ist der religiöse Geist. Jesus hätte niemals die verherrlichte Krone bekommen, wenn er so durchgegangen wäre. Oder wenn er nach am Ende am Kreuz gehangen wäre und noch einen kräftigen Fluch ausgesprochen hätte über all den, die ihn gekreuzigt haben. Ich meine, die hatten sowieso nicht zu lachen. Ich meine, Pilatus hat sich, das sagen die Historiker, das ist historisch nachgewiesen, Pilatus hat sich ein paar Jahre später umgebracht. Ja. Das weiß man. Aber nicht, weil Jesus ihn verflucht hat, Amen. Sondern Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, er ist in Liebe durchgegangen. Weißt du, in allem, wodurch du auch immer durchgehst, die entscheidende Entscheidung sozusagen, die wir zu treffen haben, ist immer die darauf zu achten, dass wir in Liebe bleiben, dass wir in Liebe durchgehen. Du kannst nicht verhindern, dass mal deine Gefühle verletzt werden. Wie von euch haben schon mal erlebt, auch seitdem sie Christ waren, dass ihre Gefühle verletzt wurden? Amen. Wie viele haben schon mal den Eindruck gehabt, vielleicht sogar, dass Gott ihre Gefühle verletzt, weil sie nicht verstanden haben, wodurch sie durchgehen? Verstehst du? Ja? Okay. Also, das ist normal. Amen. Und dass unsere Gefühle verletzt werden, das ist normal. Aber wir können uns entscheiden und wir können verhindern, dass wir irgendwo einen Anstoß nehmen. Amen. Manuela hat es mal so schön gesagt in einem Zeugnis, wo sie bei der Arbeit war und irgendwie ein Kollege oder Chef oder ich weiß nicht mehr genau wer, hat irgendwie was zu ihr gesagt, was nicht fair war. Und dann hat die Kollegin zu ihr gesagt und hat gesagt, also das würde ich jetzt aber nicht so leicht wegstecken. Und dann hat die Manuela einfach so gesagt in ihrer fröhlichen Art, hat gesagt, doch, ich schon. Und dann hat die Kollegin gesagt, wieso? Und dann hat Manuela geantwortet und gesagt, weil ich niemandem Macht über mich geben will. Das ist die entscheidende Offenbarung dahinter. In dem Moment, wo du Anstoß nimmst, gibst du demjenigen Macht über dich. Im Zweifelsfall dem Teufel. Wenn der Teufel was tut und du nimmst Anstoß an dem, was der Teufel tut, dann gibst du dem Teufel Macht über dich. Ja? Du schadest nicht dem, an dem du Anstoß nimmst. Also der lebt fröhlich sein Leben weiter, der merkt es gar nicht. Die meisten jedenfalls merken es gar nicht. Ja? Aber du hast ein Problem, weil du gibst der Person Macht. Jesus hat nicht zugelassen, dass irgendeine Person Macht über ihn bekommen hat. Den ganzen Weg bis zum Kreuz durch hat keine Person Macht über ihn bekommen. Als Pilatus zu ihm gesagt hat, weißt du nicht, dass ich Macht über dich habe? Hat Jesus gesagt, du liegst falsch, lieber Pilatus. Wenn der Vater nicht dir Macht gegeben hätte, hättest du überhaupt keine Macht über mich. Sondern das ist der Plan des Vaters. Es geht nicht anders. Aber ich bin nicht unter dir, Pilatus. Pilatus hat gesagt, du musst mit mir reden. Ich bin der Chef hier, ich bin der Statthalter, du musst mit mir reden. Wie kann man so dumm sein, mit dem, der die Macht hat, dich freizulassen und die Macht hat, dich zu kreuzigen, einfach nicht zu reden. Wie dumm kann man sein, hat sich Pilatus gedacht. Aber Jesus hat gesagt, nee, du hast keine Macht über mich. Ich muss gar nicht mit dir reden. Du hast keinerlei Macht. Verstehst du? Amen. Weil er keinen Anstoß genommen hat. Macht bekommen Menschen über dich oder der Teufel über dich, wenn du Anstoß nimmst. Jesus ist durchgegangen, hat keinen Anstoß genommen. Und deswegen ist er frei geblieben bis zum Kreuz. Und noch am Kreuz, weißt du, noch am Kreuz konnte er, das muss man sich vorstellen, noch am Kreuz konnte er sich Gedanken darüber machen, was mit seiner Mutter ist, wenn er nicht mehr ist. Ich meine, wirklich in höchster Agonie, ja, also wo jeder andere schon halb im Delirium ist, ja, vor Schmerz, ja, hat er noch gesagt zu Johannes, kümmere dich um meine Mutter. Ja, hat noch darüber sich Gedanken gemacht. Warum? Weil sein Herz frei war. Amen. Das ist das Entscheidende. Und das freie Herz hat immer den Sieg. Das ist die Lektion des Leidens von Jesus. Das freie Herz, wenn du dein Herz frei hältst, kannst du wissen, nichts und niemand kann deinem Weg von Herrlichkeit zu Herrlichkeit auf die Dauer entgegenstehen. Nichts und niemand kann verhindern, dass du von einer Ebene der Herrlichkeit zur nächsthöheren Ebene gehst. Nur der Anstoß in deinem Herzen kann dich abhalten. Amen. Und deswegen lasst uns wirklich Jesus die Ehre geben, wirklich wie er aus Liebe. Es ist auch ja das Vorbild für uns. Ja. Also wir müssen nicht mehr das gleiche Leiden durchmachen wie Jesus. Und deswegen immer, wenn wir in Selbstmitleid verfallen in unsere Seele und sagen, oh, niemand hat es jemals so schlimm gehabt wie ich oder so, dann sind wir sowieso schon der Lüge aufgesessen. Weil Jesus, wodurch Jesus gegangen ist, das ist unvorstellbar. Ja. Das ist unvorstellbar. Das können wir uns gar nicht. Weißt du, allein auch dieser, wenn du dir vorstellst, welchen Druck, welche Finsternis er gespürt haben muss in Gethsemane, dass er Blut geschwitzt hat. Das ist nur, Mediziner sagen das, unter extremen Bedingungen ist es möglich, dass ein Mensch Blut schwitzt. Aber das ist nicht einfach nur so ein bisschen normale Angst zur Hilfe oder so. Ja, sondern das ist ganz, ganz, ganz tief. Ja. und preist den Herrn. Also, wodurch du durchgehst, ist tatsächlich, wie Paulus sagt, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Das mag die Seele zwar in dem Moment, wo sie durchgeht, nicht so gern hören, da will sie lieber hören, du gehst durch das Schlimmste, mein Schätzchen, bei dir ist es am allerübelsten und wie dir mitgespielt ist, es geht ja gar nicht und überhaupt sowas, das ist ja unglaublich, aber preist den Herrn. Halleluja. Er ist für uns durchgegangen, damit wir ihn zum Vorbild nehmen können und damit es für uns einfach leicht ist, ja, im Vergleich leicht ist. Ja, wenn wir ihn nicht hätten, wäre es nicht leicht, weil wir wissen ja nicht, wo es endet. So wissen wir, wo es endet. Amen, weil er ist auferstanden. Halleluja. Preist den Herrn durch all diese Leiden, die wir sehen, auch in Gethsemane, im Verrat des Judas, in der Gefangennahme, in der Verleugnung durch Petrus, im Verhör vor den hohen Priestern, in all diesen Stationen können wir immer schon den Glanz der Herrlichkeit Gottes durchsehen. Und das ist wichtig. Weißt du, du siehst, in seinen Leiden siehst du schon seine Herrlichkeit. Und gleichzeitig siehst du hinter seiner Herrlichkeit seine Leiden. Das beides gehört zusammen. Das ist das, was Paulus sagt. Die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung will ich erkennen. Beides gehört zusammen. Halleluja. Preist den Herrn. Komm, warum stehen wir nicht einfach mal alle zusammen auf und beten wir einfach mal in Sprachen und schütten einfach mal so ein bisschen unser Herz vor ihm aus. Sagen ihm einfach Danke. Danke, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Danke, Jesus, für dein Leiden für uns, Herr. Danke, Jesus, für den grünen Donnerstag, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du in Gethsemane diese Entscheidung getroffen hast, der Schlange den Kopf zu zertreten. Danke, dass du in Gethsemane Ja gesagt hast, Herr, zu dem Weg, den der Vater dich geführt hat, Herr, der ein Weg ist, Herr, den wir uns nicht vorstellen können, Herr, von dem wir uns nicht erahnen können, wie heftig er war, aber du hast Ja dazu gesagt, Herr. Und indem du Ja gesagt hast, hast du den Preis bezahlt, bist du uns vorangegangen und hast den Weg frei gemacht in die Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Vielleicht kommt das Lobpreisteam nochmal nach vorne. Halleluja. Halleluja. Sag ihm einfach, wie sehr du ihm dankst. Sag ihm einfach deine Liebe. Weißt du, wenn wir ihn anschauen, in seinem Leiden, wenn wir bei ihm sind, in Gethsemane, wenn wir bei ihm sind, am grünen Donnerstag, ja, dann wird in unserem Herzen wirklich diese Liebe entzündet. Also sag ihm einfach deine Liebe, drück sie ihm einfach aus, sag ihm einfach, Jesus, danke für das, was du für mich getan hast. Danke, dass du durchgegangen bist. Danke, danke, dass du Ja gesagt hast. Danke, dass du dein Herz freigehalten hast, Herr, vom Anstoß. Danke, Herr, dass du deine Liebe nicht hast erkalten lassen, sondern dass du bis zum Ende in Liebe durchgegangen bist. Ja, dass du dich aus Liebe überhaupt entschieden hast, durchzugehen für uns. Danke für deine Liebe, Herr. Danke für das Bild deiner Liebe, Herr, das wir sehen, Herr, in dem, was du getan hast für uns. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Jesus. Sag ihm einfach, bring ihm einfach deine Dankbarkeit, bring ihm deine Anbetung. Halleluja. Kosha karamandi karalabasi tadadadadada. Korabasi kadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Und wir danken dir, Herr, dass indem wir durchgehen, Herr, in Liebe, Herr, durch Dinge durchgehen, Herr, können wir wissen, die Befreiung setzt sich durch. Wir können wissen, die Heilung setzt sich durch. Wir können wissen, die Herrlichkeit setzt sich durch. Die Wunderkraft Gottes setzt sich durch am Ende. Herr, das können wir wissen, Herr. Halleluja. Oh, so sicher wie das Amen bei Glory Life. Halleluja. Oh, setzt er sich durch. Danke, Jesus. Ja, lass uns ihn anbeten. Anything else, I want you, Jesus, I say. More than anything else, I want you, Jesus, my healer. You're my glory. You're so glorious, Jesus. You're my glory. You're my glory. You're so glorious, Jesus. You're my glory. You're my glory. You're so glorious, Jesus. Walk into your eyes. Von der Kraft seiner Liebe. Er möchte diese Liebe neu ausgießen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Wenn du vielleicht heute Abend hier bist und du spürst einfach in deinem Herzen, diese Liebe zu Jesus und von Jesus hat nicht so in dir gebrannt, wie sie eigentlich brennen sollte. Oder du hast vielleicht an irgendeinem Punkt Entscheidungen getroffen, die dich haben lau werden lassen oder einfach ja, Kompromisse haben machen lassen an irgendeinem Punkt. Du bist vielleicht nicht in Sünde gefallen im eigentlichen Sinn, aber du hast einfach irgendwo Kompromisse gemacht und bist einfach nicht so klar gewesen, hast du nicht so klar zu Jesus gestellt und zu dem, was auch ihn ausmacht und sein Wort und seine Werte sind. Und heute Abend möchte Jesus einfach dich wiederherstellen und er möchte wirklich durch sein Blut dich reinigen. Und die Bibel sagt, das Wort sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn du einfach spürst in deinem Herzen, ja, ich möchte da einfach Jesus wirklich Sünde bekennen, dann einfach gerade, wo du bist, kannst du mir einfach dieses Gebet laut nachsprechen. Ich spreche es einfach laut vor und du kannst laut nachsprechen und dann kannst du deine eigenen Dinge einsetzen und einfach neu das festmachen, deine Entschiedenheit für ihn. Sag einfach, Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich deine Liebe nicht wirklich habe brennen lassen in mir. Wo du nicht die Oberhand hattest in meinem Herzen. Wo ich Kompromisse gemacht habe. Wo ich Entscheidungen getroffen habe, die mich lau gemacht haben. Die mich weggebracht haben von dir. Wo ich Anstößen Raum gegeben habe in meinem Herzen. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich nehme dein Blut in Anspruch. Für jede einzelne falsche Entscheidung meines Herzens, innerlich oder äußerlich. Und Jetzt kannst du ihm einfach sagen, wofür du sein Blut jetzt ganz speziell in Anspruch nehmen möchtest, in deinem Herzen. Halleluja. Wo du vielleicht Anstoß genommen hast, oder wo du nicht in der Liebe geblieben bist, in der Liebe zu ihm und in der Liebe zu deinen Mitmenschen, oder wo du in Sünde gefallen bist, Kompromisse gemacht hast. Einfach bitte ihn um Vergebung. Das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also Jesus wollte, dass dir vergeben ist. Jesus wollte, dass du rein bist. Sonst hätte er nicht am Kreuz selbst noch seinen schlimmsten Peinigern gewünscht, dass ihnen vergeben wird. Vater, vergib ihnen. Wie viel mehr, sagt er zum Vater, wenn du deine Sünde bekennst als sein Kind, wie viel mehr, sagt er zum Vater im Himmel, Vater, vergib ihr, Vater, vergib ihm. Ja, gerade jetzt, vergib. Ja, und der Vater vergibt gerne und er vergibt nicht nur, sondern er reinigt dich durch sein Blut. Halleluja, Jesus, wir danken dir für die Kraft deines Blutes, Herr. Wir danken dir, Herr, dass die, in deinem Blut, Herr, die Kraft der Auferstehung ist, Herr, die uns erneuert, Herr, die diese Entschiedenheit erneuert in uns, die diese Freude an dir erneuert in uns, so wie David gebetet hat, erneuere in mir die Freude deines Heils. Danke, Herr, dass in deinem Blut die Kraft ist, Herr, um diese Freude an dir in uns zu erneuern. Danke, Herr, dass diese Kraft gerade jetzt fließt, Herr, auf der Grundlage unseres Bekenntnisses. Streck dich einfach aus, wenn du das möchtest, einfach, wenn du das möchtest. Weißt du, da ist Kraft. Da ist Kraft in dem Blut. Das ist nicht einfach eine religiöse Sache, wenn du deine Sünde bekennst, dass du irgendwie einfach irgendwas betest und dann irgendwie hoffst, dass Gott es irgendwie hört oder dass Gott dir irgendwie gnädig ist. Nein, du nimmst im Glauben die Kraft seines Blutes in Anspruch. Das heißt, die Kraft seiner Auferstehung. Du nimmst es in Anspruch für diesen blinden Fleck in deiner Seele, für deine Sünde, für diese Wunde in deiner Seele, was auch immer da war. Du nimmst diese Kraft der Auferstehung in Anspruch und gerade jetzt, in dem Namen Jesus, spreche ich dir zu, dass sie dich reinigt von aller Ungerechtigkeit, dass sie dich reinigt von jedem Flecken, dass sie dich reinwäscht von jeder Sünde, dass sie dich reinwäscht von jeder Unentschiedenheit und dass sie in dir die Kraft bewirkt, Jesus zu lieben von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Sie bewirkt in dir diese Kraft. Er ist in dir diese Kraft. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Ich spreche es dir zu, auch über Livestream. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Gerade jetzt, ich sehe gerade im Geist, dass jemand über Livestream und du schaust zu und da ist wirklich eine Situation in deiner Familie, da sind zwei Personen involviert in deiner Familie, eine ältere Person und eine etwas jüngere Person und da ist wirklich dieser Konflikt und da ist wirklich dieser Kampf in dir, wo du wirklich Schwierigkeiten hast, da drüber zu kommen und wirklich das aus deinem Herzen rauszubekommen, auch den Anstoß, den deine Seele genommen hat. Aber gerade jetzt kommt diese Kraft der Auferstehung in Jesu Namen. Sie kommt in Jesu Namen und sie reinigt dich und sie sagt, sei frei und los in Jesu Namen. Sei frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir jubeln über den Gott unseres Heils. Halleluja. Oh, wir jubeln über sein vollbrachtes Werk. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und gerade jetzt nehmen wir sein Blut in Anspruch auch für unsere Familien. Komm, nimm mal dein Blut in Anspruch für deine ganze Familie. Wir sagen unsere Familienangehörigen, Herr, bedecke sie mit deinem Blut. Oh, die Menschen, die Gott dir aufs Herz legt, gerade jetzt, bedecke sie mit dem Blut Jesu. Vielleicht kennen sie Jesus noch gar nicht. Aber die Kraft seines Blutes kommt schon gerade jetzt und überführt sie. Halleluja, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Vater, für Überführung, Herr. Herr, für die Menschen um uns herum, die uns am Herzen sind, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du sie überführst, Herr. Dass du ihnen wirklich Jesus als den Gekreuzigten vor Augen malst, Herr. Dass du ihnen Jesus als den, der für sie gelitten hat, vor Augen malst, Herr. und dass du ihn Jesus als den, der auferstanden ist und der verherrlicht ist vor Augen malst. Gerade jetzt. Ja, ja, bete einfach für deine Familienangehörigen. Gerade jetzt. Der Heilige Geist fällt. Danke, Herr, für deine Engel, Herr, die das mitbestätigen, Herr, die dafür Zeugnis geben, auch vor dem Vater. Halleluja. Und die wirklich mitwirken, Herr, dass Menschen wirklich überführt werden. Gerade auch in dieser Osterzeit, dass Menschen überführt werden. Menschen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Menschen in deiner Familie, Menschen in deiner Arbeitsstelle, Menschen in deiner Nachbarschaft. Oh, sie werden überführt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, bet im Geist. Oh, nimm es in Anspruch. Nimm seine Wunder in Anspruch. Nimm die Wunderkraft Gottes, die Auferstehungskraft Gottes jetzt in Anspruch. Für die Menschen um dich herum. Die Auferstehungskraft Gottes, nimm sie in Anspruch in Jesu Namen. Halleluja. Der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, weckt auch diesen toten Geist dieser Menschen aus den Toten auf. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Das sind Wunder, die geschehen. Auch Wunder der Versöhnung. Vater, ich sehe Wunder der Versöhnung. Wunder der Wiederherstellung. Einige sind hier und auch einige, die über Livestream zuschauen. Und das sind Menschen, mit denen du schon lange keinen Kontakt mehr hattest. Sie wollten keinen Kontakt mit dir. Ich weiß nicht, ob du keinen Kontakt mit ihm wolltest, aber auf jeden Fall war kein Kontakt. Und Gott stellt Beziehung wieder her. Gott schenkt Versöhnung in Jesu Namen. Vater, wir danken dir, Herr, dass du im Geist, gerade jetzt, Herr, Versöhnung freisetzt, Herr, für diese Beziehungen, Herr, in Jesu Namen. Es können Familienangehörige sein, es können aber auch Geschwister sein in der Gemeinde oder es können Nachbarn oder Kollegen oder was auch immer sein, frühere Freunde. In Jesu Namen, danke, Vater, für die Wiederherstellung der Beziehung in Jesu Namen. Nimm das in Anspruch, streck dich aus und ergreif es in Jesu Namen. Danke, Vater, für den Geist der Versöhnung. Weißt du, Jesus hat gesagt, wir sind Gesandte anstatt seiner und durch ihn rufen wir, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn wir uns versöhnen lassen mit Gott, dann werden wir auch versöhnt mit unseren Mitmenschen. Dann ist Versöhnung da auch für unsere Mitmenschen. Halleluja. Danke, Vater, für Versöhnung, die fließt. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Und einige werden Wunder der Versöhnung erleben, gerade die nächsten Tage. Und du wirst Anrufe bekommen oder einen Anruf bekommen. Einige werden einen Anruf bekommen oder eine WhatsApp-Nachricht oder was auch immer von Menschen, die vielleicht seit Jahren mit dir keinen Kontakt mehr hatten. Und plötzlich melden sie sich. Dann nimm das als ein Zeichen. Gott stellt die Beziehung wieder her. Gott stellt die Beziehung wieder her in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Die Engel sind aktiv. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Wir sind im Raum des Geistes. Wir sind im Raum der Herrlichkeit. Wir sind im Raum der Wunder, Herr. Danke, Herr. Das sind Wunder, Herr, die sich freisetzen vom Kreuz, Herr. Das sind Wunder, Herr. Wunder der Versöhnung. Wunder der Wiederherstellung. Auch Wunder der Gunst. Ja, ich sehe auch, bei einigen werden Wunder passieren. Wirklich, du wirst Wunder erleben, wo Menschen, die lange Zeit, vielleicht über Jahre hinweg gegen dich waren, plötzlich sich dir zuwenden. Und es heißt im Wort Gottes, gibt es eine Stelle, wenn die Wege eines Menschen Gott wohlgefallen, dann macht er sogar seine Feinde zu seinen Freunden. Halleluja, Halleluja. Und das setzt sich frei über dir. Das ist gerade da, wo du vielleicht über lange Zeit wirklich Ablehnung erlebt hast, über lange Zeit vielleicht sogar Feindschaft erlebt hast. Oh, das ist eine Veränderung der Herzen. Und er dreht die Herzen rum wie Wasserbäche. In einem Nu dreht er sie rum. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wirken. Danke, Vater, für deine Herrlichkeit. Oh, wir preisen dich, Herr. Die Herrlichkeit der Versöhnung. Danke, Jesus, die Herrlichkeit der Wiederherstellung von Gunst. Was hat Jesus gesagt? Der Geist des Herrn ist auf mir. Und das Letzte, was er gesagt hat, war, um auszurufen, das Jahr der Gunst Gottes. Danke, Herr, für Gunst. Gunst auch bei Arbeitskollegen, Gunst bei Chefs, Gunst bei Nachbarn, Gunst bei Schlüsselpersonen, Gunst bei Obrigkeit und Gunst bei Dienststellen und Gunst bei Ärzten und Gunst bei Menschen, einfach wo du Gunst brauchst. Gunst bei deinem Banker in Jesu Namen. Halleluja. Setz diese Gunst frei. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Halleluja. Die Engel Gottes bekommen etwas zu tun heute Abend. Also es ist wichtig, wir müssen den Engeln Arbeit geben. Und indem wir Dinge ergreifen im Geist, indem wir nicht passiv sind, sondern Dinge ergreifen und sprechen und aussprechen. Weißt du, dekretierst du eine Sache, so wird sie zustande kommen, heißt es in Hiob 22, 28. Und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Halleluja. Oh, wir dekretieren Durchbrüche, wir dekretieren Gunst, wir dekretieren Versöhnung, wir dekretieren Wiederherstellung, wir dekretieren auch körperliche Heilung. Oh, wir dekretieren die Wunderkraft Gottes. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Und ich glaube, jetzt wird sich die Wunderkraft Gottes noch stärker freisetzen, gerade auch die heilende Kraft. Wenn wir jetzt gleich zusammen Abendmahl nehmen, ihr könnt die Tische reinbringen für das Abendmahl. Halleluja. Ihr könnt einfach weiterspielen im Hintergrund. Halleluja. Danke, Jesus. Wir wollen wirklich unser Herz darauf ausrichten, weil Jesus hat es gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und wir haben uns heute bereits erinnert, ausführlich erinnert, an all die Dinge, die am grünen Donnerstag passiert sind. An diese Schritte in das Leiden von Jesus hinein. Wir haben uns erinnert, weißt du, und Jesus, weißt du, Jesus hätte nicht gesagt beim Abendmahl, dies tut zu meinem Gedächtnis, wenn er wollte, dass wir über sein Leiden einfach mal so schnell hinweghuschen und sagen, ach ja, das war vor 2000 Jahren, danke, dass es passiert ist, jetzt können wir das Leben genießen. Das Abendmahl ist ja nichts anderes als die Verkörperung seines Leidens. Das beide Symbole des Abendmahls sind ja die Symbole seines Leidens. Es sind nicht die Symbole seiner Verherrlichung, sondern es sind zunächst mal die Symbole seines Leidens. Und Jesus wollte, dass wir uns daran erinnern. Bei aller Herrlichkeit, die wir durch ihn empfangen haben und egal wie viel Herrlichkeit du in deinem Leben erleben magst, in dem Moment, Jesus hat mal zu mir gesprochen, er hat gesagt, wenn du dich von meinem Leiden entfernst, entfernst du dich von mir. Und damit hat er nicht gemeint, dass ich immer leiden muss, verstehst du? Sondern er hat gesagt, wenn du sein Leiden nicht mehr vor Augen hast, dann hast du ihn nicht mehr wirklich vor Augen. Dann kannst du zwar vielleicht noch in Dimensionen im Geist surfen, du kannst vielleicht sogar noch Wunder erleben, du kannst vielleicht sogar noch die Kraft Gottes stark erleben, aber wenn du dich entfernst von seinem Leiden, dann hast du dich von ihm entfernt. Und deswegen hat er uns das Abendmahl gegeben, dass wir uns eben nicht entfernen von seinem Leiden. Verstehst du? Deswegen hat er gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Deswegen hat er gesagt, daran müsst ihr euch erinnern. So oft ihr es trinkt, so oft ihr es esst, tut es zu meinem Gedächtnis. Damit wir nicht wegkommen von seinem Leiden, damit wir nicht irgendwo abschweben, sondern dass uns immer das vor Augen bleibt, was er für uns getan hat. Wo er durchgegangen ist, wie wir es vorher gesagt haben, in Liebe durchgegangen ist und damit uns die Herrlichkeit erkauft hat. Halleluja. Halleluja. Weil wenn wir diese Zeichen seines Leidens anschauen, wenn wir das zerbrochen ist ja wirklich auch zerbrochenes Brot hier, ja, es symbolisiert seinen zerbrochenen Leib. Ja. Wenn wir seinen zerbrochenen Leib anschauen, dann sehen wir letztendlich diese Striemen, die ihm zugefügt wurden. Wir sehen, wie sein Leib entstellt wurde. Er wurde entstellt, er wurde nicht nur ein bisschen verletzt, verstehst du? Die meisten sagen ja, der Passion-Film, so heftig der ist, ist immer noch harmlos im Vergleich zu dem, wie es wirklich war. Und Jesaja 53 gibt uns einen Eindruck davon, wie es wirklich war. Ja, da heißt er, er hatte kein Aussehen mehr eines Menschen. Das heißt, er war so entstellt, das Fleisch wurde ihm wirklich, das waren ja auch damals diese römischen Peitschen, waren mit diesen Metallstücken dran, die haben ihm wirklich buchstäblich den Rücken runtergezogen bis auf die Knochen. Ja. Und vom Gesicht ganz zu schweigen, was sie da gemacht haben. Verstehst du? Er war nicht mehr zu erkennen als ein Mensch. Das heißt, sein Leib wurde vollständig zerbrochen, vollständig zerstört. Warum? Damit unser Leib wiederhergestellt werden konnte. Amen. Halleluja. Damit wir durch seine Streben Heilung empfangen. Halleluja. Lasst uns ein Stück Brot nehmen und lasst uns einen Becher Saft oder Wein nehmen. Kommt einfach nach vorne, nehmt euch einfach an den verschiedenen Tischen. Wenn ihr über Livestream zuschaut, nehmt euch ein Stück Brot von irgendwoher. Ich denke, ihr habt Brot im Haus. Nehmt euch ein bisschen Saft oder Wein und bereitet euch mit uns vor. Wir wollen gemeinsam wirklich es zu seinem Gedächtnis tun. Wir wollen uns ausrichten auf das, was er für uns getan hat. Wir wollen uns ausrichten auf sein Leiden. Wir wollen uns ausrichten auf die Zeichen seines Leidens, durch die unser Leiden zum Ende gekommen ist. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wenn jeder hat, dann lass uns das Brot nach oben halten, uns vor Augen halten. Jesus, wir danken dir, Herr, für deinen zerbrochenen Leib, Herr. Du hast gesagt, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das heißt, dies ist das Zeichen deines zerbrochenen Leibes, völlig zerbrochenen Leibes. Dies ist das Zeichen für die Striemen, die dir zugefügt wurden. Dies ist das Zeichen für den Bart, der dir ausgerissen wurde. Dies ist das Zeichen für die Entstellung, die dir zugefügt wurde. Dies ist das Zeichen dafür, dass du vollständig für uns zerbrochen wurdest, Herr. Das sündlose Lamm Gottes, vollständig zerbrochen. Und gleichzeitig danken wir dir, Vater im Himmel, dass die Todeswunde des Lammes am Ende geheilt wurde. Dass die Todeswunde des Lammes sich am Ende geschlossen hat. Und dass der Sohn Gottes auferstanden ist aus den Toten. Und seine Jünger konnten noch seine Nägelmale fühlen und sehen. Aber er war auferstanden. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Und er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und dort regiert er jetzt in Herrlichkeit. Wir danken dir, Jesus, dass du durch deinen zerbrochenen Leib uns Heilung geschenkt hast. Halleluja, durch deine Striemen sind wir geheilt worden. Und indem wir diesen zerbrochenen Leib nicht nur anschauen, sondern sogar uns mit ihm vereinigen und zu uns nehmen, vereinigen wir uns mit der Herrlichkeit, die auf diesem zerbrochenen Leib liegt, nämlich unsere Heilung, unsere Gesundheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass gerade jetzt, Herr, dass deine heilende Kraft fließt hier im Raum. Oh, Halleluja. Lasst uns gemeinsam essen. Lasst uns gemeinsam essen. Lasst uns vereinigen mit seinem zerbrochenen Leib. Ich sehe bei jemandem genau zwei Blutwerte, die nicht in Ordnung sind. Kann auch jemand über Livestream sein. Aber die Kraft Gottes kommt jetzt auf dein Blut. Und in Jesu Namen, wenn du das nächste Mal zum Arzt gehen wirst, werden diese Werte normal sein. In Jesu Namen. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Jemand wird berührt an seinem Auge. Das ist ein Problem mit dem Auge. Nicht einfach normale Kurzsichtigkeit, sondern das Problem mit dem Auge. Jemand wird berührt. Es ist irgendwie wie so ein Gerstenkorn, glaube ich, sowas. In Jesu Namen, ganz akut. Ist was Akutes, nicht was, was du schon lange hast. Noch nicht so lang. Aber Jesus berührt dich gerade jetzt und du wirst geheilt. Durch die Wunden von Jesus ist dir Heilung geworden. Jemand wird berührt an seinen Ellbogen. Da ist wie eine Entzündung unter dem Ellbogengelenk. Immer wenn du deinen Ellbogen, deinen Arm bewegst, dann tut es weh, weil da eine Entzündung drunter ist. Aber in Jesu Namen, durch seine Wunden bist du geheilt. Die heilende Kraft fließt. Das gleiche sehe ich für eine Kniescheibe. Da, wo Knochen auf Knochen war. Die heilende Kraft fließt jetzt in Jesu Namen. Durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Gott, stell dieses Knie wieder her. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Empfang einfach seine heilende Kraft. Empfang seine heilende Kraft. Jemand hat wie so ein dumpfes Ohr. Und zwar irgendwie ist es spezifisch Schmalz, genau so. Also richtiger Pfropfen ist da drauf. Und irgendwie ist es immer wiederkehrend, das ist so was Chronisches, das sich ständig erneuert. Aber in Jesu Namen, Gott berührt dich jetzt und dieses Ohr ist frei in dem Namen Jesus. Danke, Vater, für deine heilende Kraft. Danke für deine heilende Kraft, Herr. Halleluja. Weil jemand anders sehe ich die Halswirbelsäule, beziehungsweise die Nerven, die so von der Halswirbelsäule, also vom Kopf an über die Schulter laufen, insbesondere auf einer Seite, wo einfach Schmerzen waren, Entzündung war, in Jesu Namen, da ist Heilung, die jetzt fließt, Heilung durch seine Wunden, was auch immer in deinem Körper ist, du kannst jetzt diese heilende Kraft empfangen, also er wurde entstellt, er wurde zerschlagen, damit du heil werden kannst, durch seine Striemen ist dir Heilung geworden, da ist Herrlichkeit im zerbrochenen Leib von Jesus. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ebenso nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also die Bibel sagt, dass das Leben im Blut ist. Indem Jesus sein Blut gab, gab er sein Leben. Und indem du sein Blut empfängst und dich an seine Hingabe erinnerst und es aufnimmst in dir, empfängst du aufs Neue sein Leben. Also er hat sein Leben hingegeben, nicht nur sein körperliches Leben, sondern auch seine Seele und sein Geist. Am Kreuz hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, er hat sich wirklich auch geistlich trennen lassen von Gott, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eigentlich die Hölle. Es ist die Hölle. Er ist ja hinabgestiegen. Ja? Und der Teufel dachte, er hat ihn, ja? weil er getrennt war vom Vater. Aber auch das hat er stellvertretend für uns getan, sodass wir nie mehr sagen müssen, wir sind getrennt vom Vater. Sondern er hat uns sein Leben gegeben und dieses Leben ist ewiges Leben. Und dieses Leben hört niemals auf, egal durch was du mal durchgehst, egal was du vielleicht mal fühlst, dieses Leben, das du bekommen hast, weil er sein Leben gegeben hat, hört niemals auf. Er hat sein Leben gegeben, damit du das Leben hast. Halleluja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn hingegeben hat, damit niemand, der an ihn glaubt, verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir danken dir, Herr, für das Leben, das im Blut ist, Herr. Wir danken dir, dass du die Trennung aufgehoben hast, Herr. Die Trennung vom Vater. Ja, so wie Paulus es sagt, wenn Gott so für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer kann uns trennen von seiner Liebe? Leiden oder Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Nein, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus Jesus, unserem Herrn, schenkt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Leben, Herr. Indem wir dein Blut aufnehmen, nehmen wir dein Leben auf. Wir vereinigen uns mit deinem Leben. Dein Blut fließt jetzt in unseren Adern. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns gemeinsam trinken. Danke, Jesus. Oh, wir danken dir, Jesus. danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, für dein Leiden für uns. Und wir danken dir, Jesus, für den Tag deiner Auferstehung. Wir danken dir, Jesus, für den Tag deines Triumphes, den wir in wenigen Tagen feiern dürfen, Herr. Danke, Jesus, dass du die Weltgeschichte geprägt hast mit deinem Leiden und mit deiner Auferstehung, Herr. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke, dass wir deine Jünger sein dürfen. Danke, dass wir die Kinder des Vaters sein dürfen durch dich. Danke, dass wir dich haben dürfen, Jesus. Dass wir niemals mehr verloren sind. Dass die Finsternis kein Anrecht mehr an uns hat, Herr. Danke, Jesus. 1. Petrus 1, Vers 3 sagt Petrus, darin, also in Christus und in dem, was er für euch vollbracht hat, darin jubelt ihr, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. So soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten. Und Lob, Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Ihn liebt ihr. Liebst du ihn? Obwohl ihr nicht gesehen habt im Sichtbaren, die meisten von uns jedenfalls, an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht seht. Und über ihn jubelt ihr in unaussprechlicher und verherrlichter Freude. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil eurer Seele. Das heißt, Freude ist ein wichtiger Schlüssel zum Heil. Das kannst du hier sehen. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil eurer Seele, indem ihr euch über ihn und über das, was er für euch getan hat, mit verherrlichter Freude freut. Halleluja. Danke, Jesus. Wir freuen uns an dir, Herr. Wir freuen uns an deiner Herrlichkeit. Wir freuen uns an deinem Namen. Wir freuen uns an deinem Blut. Wir freuen uns an deinem zerbrochenen Leib für uns. Wir freuen uns an deinem Leiden für uns, Herr. Und wir freuen uns an der Realität deiner Auferstehung und deiner Herrlichkeit. Halleluja, in der du uns Anteil gegeben hast. Ah, wir freuen uns. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Habt ihr ein Freudenlied? Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Shame, I don't. Oh, Halleluja. Halleluja, ihr Lieben. Wir haben allen Grund, uns zu freuen in ihm. Halleluja. Halleluja. Und weißt du, grünen Donnerstag, gerade Gethsemane speziell, ist eigentlich alles, geht alles darum, um unsere Hingabe an Jesus. Es geht einfach alles darum, wirklich, wenn du dich damit beschäftigst, geht darum, Gott will dein Herz. Gott will dich ganz. Halleluja. Komm, warum sprechen wir nicht einfach zusammen noch ein Gebet, wo wir wirklich uns ihm hingeben? Du kannst mir einfach nachsprechen. Sag einfach, Herr Jesus, heute an diesem Tag, wo ich an deine Entscheidung denke, die du in Gethsemane getroffen hast, für mich entscheide ich mich, mich dir hinzugeben, dir mein Leben zu geben, mein ganzes Leben. All das, was wir heute Abend betrachtet haben, hast du für mich getan. Dafür gebe ich dir mein Leben. Ich gebe mich dir hin. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Wow, da habe ich eine starke Geschichte, die habe ich mitgebracht. Die habe ich jetzt gerade zufällig, bin ich da drauf gestoßen dieser Tage. Und zwar, kurze Geschichte. Geht so. Durch die hohen Fenster der Düsseldorfer Gemäldegalerie flutete heller Sonnenschein. Die wenigen Besucher, Herren und Damen in der Tracht des Spätbarock, lustwandelten plaudernd durch die Säle. Hier und dort machten sie vor einem Bilde Halt, betrachteten es und gaben ihr Urteil ab. Nicht alle, welche diese Räume aufsuchten, taten es aus Kunstbegeisterung. Viele wollten nur die Langeweile der unausgefüllten Stunden des Tages totschlagen. Umso mehr fiel ein junger Mann auf, der versunken vor einem Gemälde stand, das den leidenden Heiland darstellte. Das tat ich für dich, was tust du für mich, las er. Stand unter dem Bild. Man merkte es dem jungen Mann an, dass ihn nicht so sehr die künstlerische Ausführung des Gemäldes fesselte, als vielmehr die Inschrift. Das tat ich für dich. Seine Gedanken führten ihn durch die Gassen des alten Jerusalem. Ihm war, als hörte er das Geschrei der entfesselten, aufgehetzten Menge, die das Blut des Nazareners forderte, und als sähe er den göttlichen Dulder selbst, der blutüberströmt, wankenden Schrittes, unter der Last des schweren Kreuzes fast zusammenbrechend, von römischen Söldnern nach Golgatha geführt wurde. Er vernahm die Schmährufe und Verwünschungen, die den Sohn Gottes auf seinem Leidensweg begleiteten, bis das schreckliche Ziel erreicht war und er ans Kreuz geheftet wurde, während über seine Lippen die Bitte kam, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da hing der verwundete Leib des Gottessohnes in den von den Nägeln geschlagenen und gerissenen Wundmalen, qualvoll der sengenden Mittagssonne preisgegeben. Zu allem, was Hass, Roheit und Unverstand zu verüben imstande waren, gesellte sich noch der geheimnisvolle, von Menschen nie völlig ergründete Schmerz, der in dem Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen, erschütternden Ausdruck fand. Er, der Reine und Heilige, von Gott verlassen, wie war das möglich? Ach, er trug ja die Sünde der ganzen Welt. Das tat ich für dich. Welch ein Zusammentreffen von Gerechtigkeit und Liebe am Kreuz von Golgatha. Die ungeheure Schuld des Menschengeschlechtes war nicht durch eine einfache Amnestie aus der Welt zu schaffen. Dem gebrochenen göttlichen Gesetz musste durch den Tod des Übertreters Genüge geschehen, es sei denn, dass ein anderer für ihn die Sühne leistete. Eben das hat der Sohn Gottes getan. Er wurde Bürger und Stellvertreter der Menschheit. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Lange stand der junge Graf Zinzendorf von seinen Gedanken überwältigt vor dem Bilde. Zeit und Ort hatte er vergessen. In seinen Ohren klang die Frage nach, was tust du für mich? Was konnte er für Jesus tun? Es wurde ihm klar, dass nur eines des großen Opfers auf Golgatha würdig wäre. Das eigene Leben, sein Wollen, Denken und Fühlen. Zinzendorf verließ rasch den Saal. Er wollte nach diesem großen inneren Erleben nichts anderes mehr sehen. Der Eindruck dieser Stunde aber begleitete ihn durch sein ganzes ferneres Leben und machte ihn zu dem großen Bahnbrecher der deutschen Heidenmission. Wow. Amen. Das ist eine Motivation, die durchträgt. Jesus, wir bitten dich einfach um die Gnade, Herr. Gnade von dir, Herr. Herr, dich vor Augen zu haben. Jeden Tag unseres Lebens, Herr. Was du für uns getan hast. Und somit in unserem Herzen. Jeden Tag unseres Lebens. So wie Graf Zinzendorf. Die Kraft zu verspüren, Herr. Unser ganzes Leben für dich zu geben, Herr. Alles für dich zu geben. Jesus, wir bitten dich um diese Gnade, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du jeden von uns auf seine Weise gebrauchst. Du hast Zinzendorf gebraucht, um die Herrnhuter Brüder zu gründen und eine der größten Gebetsbewegungen und Missionsbewegungen der Erweckungsgeschichte zu begründen, Herr. Du gebrauchst uns für andere Dinge, jeden einzelnen von uns. Vielleicht werden wir nie irgendwie in irgendeinem Geschichtsbuch stehen, Herr, aber wir stehen in deinem Geschichtsbuch. Die, die mit demselben Herzen wie Zinzendorf sich hingeben, sie stehen in deinem Geschichtsbuch. Ihr Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens, Herr. Und all die Tage, Herr, die du zuvor bestimmt hast für unser Leben, sie sind aufgeschrieben in deinem Buch. Und wir wollen wirklich jeden einzelnen Tag unseres Lebens darin wandeln, Herr. Danke, Herr, dass du uns dafür die Kraft gibst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lieben dich, Herr. Lieben dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Preis den Namen. Vater, wir danken dir für dein mächtiges Wirken heute Abend hier in unseren Herzen, Herr. Und wir beten, Herr, dass es nicht nur Auswirkungen hat in unserem Leben, Herr, dass es nicht nur in unserem Leben reiche Frucht bringt, Herr, so wie es im Leben von Zinzendorf reiche Frucht gebracht hat, sondern wir beten, dass noch viele Menschen, Herr, viele, viele Menschen in unserem Land, gerade jetzt in diesen Ostertagen, wirklich angezündet werden, Herr. Wirklich dich sehen als den Gekreuzigten, dich sehen als den Auferstandenen, dich sehen als den Verherrlichten, Herr. Ja, lass dies wirklich die Zeit sein, wo eine neue Jesusbewegung aufsteht. Ja, eine neue Missionsbewegung, eine neue Gebetsbewegung, Herr, eine neue Erweckungsbewegung, Herr, die das Klima unseres Landes und der Nationen um uns herum verändert, Herr. Herr, lass es hervorkommen in dieser Zeit. Lass dies die Zeit sein, Herr, und lass uns unseren Beitrag dazu leisten, Herr, so wie es jeder von uns kann, Herr. Lass uns wirklich diese Hingegebenen sein, Herr, die dir die Antwort geben auf deine Frage, was tust du für mich? Danke, Jesus, dass wir Teilhaber sein dürfen, Herr. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Danke, Herr. Danke, Vater. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist oder der über Livestream zuschaut und auch für jeden, der nicht vielleicht dabei ist, aber der mit uns verbunden ist, Herr, ich bete, dass jeder seinen Weg macht, Herr, dass jeder das Ziel erreicht, dass jeder wirklich in den vorbereiteten Werken geht, dass jeder seinen Beitrag zu deinem Reich leistet, Herr, dass jeder einfach hineintritt, Herr, in die Berufung, die du ihm oder ihr gegeben hast. Jeder Einzelne hat seinen Platz. Danke, Herr, mit den unterschiedlichen Gaben, mit den unterschiedlichen Befähigungen, Herr. Danke, Herr, dass du ein großes Volk hast in diesem Land, Herr. Dass du ein großes Volk hast in dieser Stadt und ein großes Volk in diesem Land und ein großes Volk auf diesem Kontinent, Herr. Danke, Herr, dass wir Teil dieses großen Volkes der Herrlichkeit sein dürfen, Herr. Jesus, wir geben dir alle Ehre dafür, Herr. Wir preisen deinen Namen. Halleluja. Ja, Halleluja. Ja, lass uns ihm die Ehre geben. Jesus, wir lieben dich. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja.